ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 135. Mit Joe Thaus, Betsy Legg, The Transatlantic Guitar Trio, Larry Young, Muddy Waters, Freddie Cole, Hada Brooks, Ike Cole, Perry Lee Blackville, Richard Smith, Esperanza Spalding, Mississippi John Hurt, Bumblebee Slim und The Marvellous. Good gosh, broke my heart, but I love her just the same. Now hush, hush, did y'all hear her calling out my name? Now hush, hush, broke my heart. Marvellous, eine Soulgruppe aus Chicago, präsentierte 1965 In the Morning. Die Gesangsformation existierte zwischen 1959 und 1969, unterhielt durch Johnny Pate, der schon Curtis Mayfield und die Impressions produziert hatte, ihren ersten Plattenvertrag bei ABC Paramount. Joe South, den wir danach hörten, schrieb das Lied Hush für Billy Joe Royal, ursprünglich als Ersatzlied für Rose Garden, das Royal nicht mochte, das aber Lynn Anderson 1971 zum Hit machte. Joe South nahm das Lied kurze Zeit später selbst auf und noch ein paar Monate später taten Deep Purple das Gleiche. Und diese Version von Deep Purple dürfte dann auch die bekannteste sein. Zusätzlich zum Komponieren wurde Joe South auch als Studiomusiker auf bekannten Liedern der 60er Jahre eingesetzt. So kann man ihn auf Tommy Rose' Sheila, Aretha Franklin' Chain of Fools an der Gitarre hören, sowie als Bassgitarrist auf Bob Dylan's Blonde on Blonde Album. Von den Marvellous, einer Gruppe, die vielleicht noch eingefleischten Soul-Fans bekannt vorkommt, oder über Joe South, dessen Name vielleicht geläufiger ist, aber auch nicht ganz so bekannt. Aber immerhin sind seine Lieder, unter anderem auch Games People Play, Popgeschichte. Geht es nun zu Betsy Legg, einer Sängerin und Gitarristin, von der man so gut wie nichts weiß, außer dass sie 1971 in Eigenregie eine Platte mit Coverversionen aufgenommen hatte. Für diese Folge von Framats Musikalisches Fundbüro habe ich mal Gordon Lightfoot's In the Early Morning Rain ausgesucht. Klingt wirklich gut und auch die Mitmusiker haben etwas drauf, das kann man wirklich sagen. In the early morning rain, with a dollar in my hand and an aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long way from home and I miss my loved one so. In the early morning rain, Highway number 9, big 707 set to go. But I'm stuck here on the grass, where the cold winds blow, where the liquor tasted good, and the women all were fast. Well, there she goes, my friend, she's rolling down at last. Hear the mighty engine roar, see the silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall, and the sun always shines. She'll be flying o'er my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It ain't no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. You can't top a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning. So I best be on my way in the early morning Betsy Leck hörten wir das Transatlantik-Gitar-Trio, bestehend aus Joshus Stefan, Deutschland, Rory Hoffman, USA und Richard Smith, Großbritannien. Den Richard Smith werden wir später in der Sendung noch einmal hören, dann aber solo. Rattlesnake Reggae Shuffle wurde 2020 in Gottlitzville, Tennessee und Mönchengladbach aufgenommen. Es muss also nicht immer Nashville, Berlin oder London sein, wo man gute Musik macht. 1962 war die Hammond B3-Orgel der neue Sound im Jazz. Jimmy Smith war der Superstar dieses Instruments und Role Model oder in Deutsch ausgedrückt Vorbild für junge Organisten wie Larry Young. Und was lag da näher, sich einfach gleich den Gitarristen von Jimmy Smith auszuborgen, Thornel Swartz. Kurioserweise heißt der Schlagzeuger, der bei dieser Session zugegen war, auch Jimmy Smith, aber das war natürlich Zufall, denn dieser Jimmy Smith war ausschließlich Schlagzeuger, unter anderem nicht nur bei Larry Young, sondern auch bei Hammond-Orgel-Kollegen Groove Holmes, Jimmy McGriff oder Pianisten Hank Jones und Blues-Sänger Jimmy Witherspoon. Es folgt das Titelstück von der LP Groove Street. Thank you. let's roll. Rolling, Ma. We're rolling. Dictate your love and your money. Dictate your sugar and your honey. Dictate you skinny or fat. Yeah, how come people act like that? Dictate your house and your home. Dictate the flesh from your bones. They take the shit off of your back. Hey, how come people act like that? They take your phone and your crap. They take everything that you got. They left behind your back. Hey, how come people act like that? Sugar and your honey. They take your skinny or fat. Hey, how come people act like that? They take your house and your home. They take the flesh from your bones. They take the shit off of your bag. Take your phone and your car. They take everything that you got. They left behind your mind. Yeah, how come people like that? Like that. Das letzte LP für Chess Records wurde gar nicht mehr in den berühmten Studios in der South Michigan Avenue in Chicago aufgenommen. Die hatte man zu diesem Zeitpunkt wohl bereits verkauft, sondern in Woodstock, New York, in Levon Helms eigenem Studio. Neben Levon Helm am Schlagzeug spielten neben Paul Butterfield auch Garth Hudson von The Band sowie Muddy Waters Gitarrist Bob Marjolin, der Nachfolger von Sam Lawhorn, und Muddy Waters Pianist Pinto Perkins. Why Are People Like That wurde im Februar 1975 aufgenommen und war eine Komposition von Bobby Charles, der auch schon See You Later Alligator geschrieben hatte, das Bill Haley and the Comets in den 50er Jahren zum Hit machten. Der Begriff Rhythm and Blues hatte seit den 40er Jahren den Begriff Race Records abgelöst, bezeichnete aber immer noch weniger einen bestimmten Musikstil, sondern war eher als Hinweis zu verstehen, dass die Interpreten Afroamerikaner oder People of Color waren. Egal, ob so unterschiedliche Musiker wie Muddy Waters, Ella Fitzgerald, Earl Bostick oder Nat King Cole Platten herausbrachten, alles war erst einmal wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft Rhythm and Blues. Die nächsten vier Titel liefen aus diesem Grund wahrscheinlich auch unter dem Etikett Rhythm and Blues, jedenfalls die, die noch in den 50er Jahren Veröffentlichung fanden. Ich hatte ja bereits Nat King Cole erwähnt. Nat King Cole hatte drei musizierende Brüder, die auch alle sangen und Piano spielten. Einige spielten noch ein paar andere Instrumente dazu. Wir hören Freddie Cole mit Black Coffee, danach die Pianistin Hada Brooks, Greek's Concerto Boogie, wieder so ein Beispiel, ein klassisches Musikstück, wurde verboogied sozusagen. Between the Devil and the Deep Blue Sea, ein weiterer Bruder von Nat King Cole, nämlich Ike Cole. Und zum Abschluss die Organistin und Sängerin Perry Lee Blackville mit dem Titel Spiritual. Diese Interpretin trat ab und zu auch in Hollywood-Filmen auf, unter anderem in Pillow Talk mit Doris Day und Rock Hudson und Dead Ringer mit Bette Davis und Carl Malden. I'm feeling mighty lonesome, I haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Since my gal went away, my nerves have gone to pieces, and my hair is turning gray. I'm talking to the shadows from 1 o'clock till four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Love's a sorry affair. I know where all the blues are, 'cause baby, I've been there. Now a man is born to love a woman, to work and slave to pay her debts. And just because he's only human, to spend his past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, moaning all the night, and in between is nicotine, and not much hard to find. Black coffee, feeling low as can be. It's driving me crazy, this waiting for my baby to come on home to me. but I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I'm running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. The devil and the deep blue sea. The devil and the deep blue sea. Zur Familie Cole, den vierten Bruder Eddie Cole, werde ich mal in einer anderen Sendung von Framers Musikalisches Fundbüro spielen. Natürlich wurden die Brüder von Nat King Cole immer wieder darauf angesprochen, dass sie alle aus der Sicht der Interviewer wie Nat King Cole klangen, der übrigens nicht einmal der älteste der vier war. Und ich kann jetzt nicht mehr die folgenden Aussagen zu den einzelnen Brüdern zuordnen. Jedenfalls meinte einer von ihnen, er führe es, also die Stimmähnlichkeit, ich führe es auf die Familienähnlichkeit zurück, denn im Prinzip klängen alle männlichen Familienmitglieder sehr ähnlich. Ein weiterer Bruder meinte, er nehme das als Kompliment und während andere Sänger sich sehr viel Mühe geben müssten, um so zu klingen wie einer seiner Brüder, kommt das bei ihm ganz natürlich und ohne groß nachzudenken. Wie bereits angekündigt, kommt jetzt noch einmal der Gitarrist Richard Smith, Spanish Flea, aufgenommen im Jahre 2022. Wem die Nummer bekannt vorkommt, beziehungsweise die Melodie davon, es handelt sich um einen Herb Albert-Titel aus den 60er Jahren. Thank you. Bassistin und Sängerin Esperanza Spalding, Jahrgang 1984, spielte 2008 ihr zweites Album ein. Wir hörten davon If That's True. Im Bereich Bass sind ihre Vorbilder Ron Carter und Dave Holland. Im Bereich Gesang und Songwriting der Brasilianer Milton Nascimento. Wir gehen jetzt aus dem Jahre 2008 weit zurück ins Jahr 1928 und danach ins Jahr 1931. Got the Blues, Can't Be Satisfied, Mississippi, John Hurt. Danach Bumblebee Slim, No Women, No Nickel. Ja, während sich Mississippi John Hurt selbst auf der Gitarre begleitete, weiß man nicht, wer Bumblebee Slim auf der Gitarre begleitete. Es klingt ein bisschen nach offener Stimmung, was da gespielt wird, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Wer da spielt, das weiß niemand und es weiß auch niemand, wer das hätte sein können. Aber ich finde, es klingt gut. Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch that train and ride. Whiskey Street will drive the blues away. Whiskey Street will drive the blues away. That be the case, I won't support today. Gal a great big diamond ring. Bought my gal a great big diamond ring. Come right back home and caught her shaking that thing. I said, baby, why make you act this way? I said, baby, why did you act this way? Said, I won't miss a thing she gives away. Took my gun and I broke the barrel down. Took my gun, broke the barrel down. Put my baby 6 feet under the ground. I cut that joker so long, deep and wide. Cut that joker so long, deep and wide. You'd got the blues and still ain't satisfied. Thank you. Das war's fast schon mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt nochmal Bumblebee Slim, allerdings 20 Jahre später für Specialty Records. 1951 nahm er Ida Red auf. Das war Rhythm and Blues, und Rhythm and Blues, der etwas von Country-Musik hatte, denn aus diesem Lied machte Chuck Berry später, laut eigener Aussage, Maybelline. Das war Chuck Berrys erste Plattenveröffentlichung und gleich ein Hit. Dieses Mal ist sogar der Gitarrist bekannt. Mitchell Tiny Webb, 1920 bis 1954, spielte unter anderem mit Hada Brooks, Lowell Foulson und Jay McShane und nahm mit Ray Charles, Jimmy Witherspoon, Earl Bostick und Percy Mayfield Platten auf. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. I'm so glad I'm about to shout. Well, I got my load, now I'm backing out. Well, if I be nice and kind, why can't you plumb the line? Telling you straight, you can't catch no fish.